Centum nonaginta quattuor. Sperare. Sperare. Hoffen. Erwarten. Spes. Spe. Feminin. Hoffnung. Die Erwartung. Spemponere in, mit Ablativ, seine Hoffnung setzen auf. Spemteponere, die Hoffnung aufgeben, die Hoffnung ablegen. Haec spes me fefelit. In dieser Hoffnung habe ich mich getäuscht. Diese Hoffnung täuschte mich. Desperare. Verzweifeln. Die Salute desperare, an der Rettung verzweifeln. Desperatio, desperationis, feminin. Die Verzweiflung, desperation. Expectare. Erwarten, hoffen. To expect. Expectatio. Expectationis. Feminin. Die Erwartung. Praetor expectationem. Wieder erwarten. Außerhalb der Erwartung. Opinio. Opinionis. Opinio. Opinionis. Feminin, die Vermutung, die Opinion, Opinio, Opinionis, feminin, Opinione Celerius, übererwarten schnell. Inopinatus, inopinata, inopinatum, unvermutet, nichts vermutend, unvermutet.